Erster Jahwe sprach zu Jeremia. König Nebukadnezar von Babel belagerte Jerusalem. Seine Armee und viele Länder waren bei ihm. Zweiter, so spricht Jahwe, der Gott Israels, gehe zu König Zedekia von Juda. Sage ihm, ich gebe diese Stadt dem König von Babel. Er wird sie verbrennen. Dritter, du wirst nicht entkommen. Man wird dich fangen und dem König von Babel geben. Du wirst ihn sehen und er wird mit dir sprechen. Dann wirst du nach Babel gehen. Vierter, aber höre Jahwes Wort, König Zedekia, so spricht Jahwe über dich, du wirst nicht gewaltsam sterben. Fünfter, du wirst in Frieden sterben. Man wird für dich Räucherwerk verbrennen, wie für frühere Könige. Man wird um dich trauern und sagen, ach, Herr. Das sagt Jahwe. Sechster, der Prophet Jeremia sprach alle diese Worte zu König Zedekia in Jerusalem. Siebter, die Armee des Königs von Babel belagerte Jerusalem. Sie belagerten auch Lachis und Aseka. Das waren die letzten befestigten Städte in Juda. Achter, Jahwe sprach zu Jeremia. König Zedekia und das Volk in Jerusalem hatten eine Abmachung gemacht. Neunter, jeder sollte seine hebräischen Sklaven und Sklavinnen freilassen. Niemand sollte seine Landsleute als Sklaven halten. Zehnter, alle Anführer und das Volk folgten der Abmachung. Jeder ließ seine Sklaven und Sklavinnen frei. Sie sollten nicht länger Sklaven sein. Elfter, später aber holten sie die Sklaven und Sklavinnen zurück. Sie zwangen sie wieder, Sklaven zu sein. Zwölfter, da sprach Jahwe zu Jeremia. Dreizehnter, so spricht Jahwe, der Gott Israels, ich habe eine Abmachung mit euren Vätern gemacht. Das war, als ich sie aus Ägypten führte, wo sie Sklaven waren. Vierzehnter, ich sagte, nach 7 Jahren sollt ihr eure hebräischen Landsleute freilassen. 6 Jahre soll er dein Sklave sein, dann lass ihn frei. Aber eure Väter hörten nicht auf mich. Fünfzehnter, jetzt habt ihr euch geändert und das Richtige getan. Ihr habt Freiheit füreinander ausgerufen. Ihr habt eine Abmachung vor mir im Tempel gemacht, der meinen Namen trägt. 16. Aber jetzt habt ihr meinen Namen wieder nicht respektiert. Ihr habt eure Sklaven und Sklavinnen zurückgeholt. Ihr habt sie gezwungen, wieder eure Sklaven zu sein. 17. Darum sagt Jahwe, ihr habt nicht auf mich gehört. Ihr solltet Freiheit füreinander ausrufen. Nun rufe ich Freiheit für euch aus, sagt Jahwe. 18. Ich gebe euch dem Schwert, der Pest und dem Hunger. Ich mache euch zu einer Warnung für alle Länder der Erde. Ich gebe die Männer preis, die meine Regeln gebrochen haben. 19. Sie hielten die Abmachung nicht, die sie vor mir gemacht hatten. Sie hatten ein Versprechen mit einem Kalb gemacht. Die Anführer Judas und Jerusalems, die Beamten, Priester und das Volk waren dabei. 20. Ich werde sie ihren Feinden geben. Ihre Feinde wollen sie töten. Ihre Körper werden Futter für Vögel und Tiere sein. 21. König Zedekia von Juda und seine Beamten gebe ich ihren Feinden. Ich gebe sie denen, die sie töten wollen. Ich gebe sie der Armee des Königs von Babel, die jetzt weggegangen ist. 22. Ich werde sie, sagt Jahwe, wieder zu dieser Stadt zurückschicken. Sie werden sie belagern, einnehmen und verbrennen. Die Städte Judas werde ich leer machen, so dass niemand mehr dort wohnt.